Kundgabe 4693. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.07.1949. Guter Hirt. Führer. Sorgloser Lebenswandel. Glaubet, dass ich neben euch einhergehe auf eurem Lebenswege, so ihr nur guten Willens seid. Ich bin der gute Hirt, der seine Schafe wirklich hütet, und also überlasse ich keines meiner Geschöpfe sich selbst, sondern ich nehme mich eines jeden Einzelnen treulich an und leite es dem Ziel entgegen. Ich führe es den rechten Weg in die Heimat, in meines Vaters Haus. So ihr nun aber einen zuverlässigen Führer habt, warum sorget ihr euch dann selbst noch um euer irdisches Wohl? Nichts soll euch Sorge machen, so ihr wisset, dass ich bei euch bin und um alles weiß, was euch drückt und bewegt. Nur eines soll eure ständige Sorge sein, dass ihr vor mir bestehen könnet, so ich Verantwortung von euch fordere, wie ihr euer Erdenleben genützet habt zum Wohl der Seele. Suchet euch allein darin, mein Wohlgefallen zu erringen. Bedenket eure Seele, die ich nicht bedenken kann, ohne eure Einwilligung. Ich bin ständig bei euch, so ihr mir nicht selbst wehret, und immer werde ich euch so führen, dass Körper und Seele finden, was sie benötigen. Den Körper werde ich bedenken, so ihr dem Wohl der Seele eure Aufmerksamkeit zuwendet. Doch was ihr im freien Willen der Seele geben wollet, das führe ich euch auch zu, denn alle Gaben kommen von mir, und als euer Vater von Ewigkeit sorge ich auch für meine Kinder, leiblich und geistig. Und darum sollet ihr mit mir innige Gemeinschaft pflegen und mich zu eurem Führer wählen. Dann werde ich euch nimmermehr verlassen und den Erdenweg mit euch bis zum Ende gehen. Und dann seid ihr für keinen Schritt verantwortlich. Denn er ist mein Wille. Und jedes Ereignis auf eurem Lebenswege ist von mir vorausgesehen. Und je nach eurer Einstellung zu mir bestimmt, auf das eure Seele ausreife. Doch das Bewusstsein, mich als Führer zu haben, soll euch ruhig und sorglos euren Erdenweg zurücklegen lassen. Und in jeder Not des Leibes und der Seele sollet ihr nur vertrauensvoll zu mir kommen, auf dass ich euch helfe und ihr aller Sorgen ledig werdet. Amen.